nehmen Sie wieder die Stellung ein, welche sich für Sie besonders bewährt hat. Rücken Sie sich wieder so zurecht, dass Sie einige Zeit in dieser Position verweilen können. Stellen Sie sich vor, an einem Ort zu sein, an welchem Sie sich besonders wohl fühlten. In der heutigen Zeit oder früher. Sie können es sich erlauben, die ganze Stimmung dieses Ortes jetzt wahrzunehmen. In jeder Einzelheit. Was Sie mit Ihren Augen sehen, ob Sie da wohl allein sind oder mit einem anderen Menschen zusammen. In der Natur oder vielleicht in einem Haus. Welche Geräusche oder Stimmen zu Ihren Ohren dringen. Wie Ihr Körper sich anfühlt. Vielleicht auch ein spezieller Geruch, der zu diesem Ort gehört. Und Sie können diesen Ort genießen für eine ganze Weile, währenddem die Erinnerung an früher noch klarer und deutlicher sein kann. Mit zunehmender Entspannung ist es auch möglich, diesen Zustand besser zu genießen und den Klängen in ihrer Tiefe zu folgen. Damit wird es auch einfacher zu verstehen, tief innen, dass diese Klänge die Eigenschaft haben, zu verwandeln. Sie können bereits jetzt spüren, wie sich dieses gewohnte Gefühl von Wärme und Schwere in den Händen einstellt. Spüren, wie leicht anders die Hände sich anfühlen. Vielleicht ein feines Kribbeln auf den Handflächen. Und indem Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Füße und die Beine richten, kann auch dort dieses Gefühl von Schwere und Wärme sich noch weiter ausbreiten. Der regelmäßige Rhythmus der Atmung mit dem Ein- und Ausatmen. So. So. Hum. Dieser Rhythmus kann das Loslassen noch weiter verstärken. Jetzt. Wiederum die Vorstellung von einem Hineinwiegen in eine tiefe, angenehme Ruhe. So. Hum. So. Hum. Und einfach beobachten, wie leicht sich Brustkorb und Bauch heben und senken. Mit zunehmender Entspannung kann die Atmung noch ein wenig langsamer und ein wenig tiefer werden. So. Hum. Und irgendwo im Körper, wenn überhaupt, ist der Puls wahrnehmbar. Ruhig, richtig und regelmäßig. Ruhig, richtig und regelmäßig. So wie alle Organe im Körper arbeiten. Ruhig, richtig und regelmäßig. Ruhig, richtig und regelmäßig. Wenn Sie die Aufmerksamkeit auf den Bauch lenken, können Sie bereits jetzt wieder dieses vertraute Gefühl der sanften Wärme, dieses Gefühl von angenehm strömender Wärme spüren im ganzen Bauchraum bis in die Füße hinunter, bis in die Fingerspitzen beider Hände. Der Kopf wird mit jedem Einatmen ein klein wenig kühler, ein klein wenig freier, und so können auch die Muskeln im Gesicht vollständig loslassen, bis jeglicher Ausdruck langsam verschwindet. Vollständig losgelassen. Der ganze Körper ist jetzt einfach vollständig ruhig, vollständig entspannt und trotzdem hellwach, aufmerksam und vielleicht neugierig, wann genau Sie den Zustand tiefster Entspannung diesmal wohl erreicht haben werden. Und indem Sie sich eine Sanduhr vorstellen, können Sie lernen zu verstehen, dass mit jedem Sandkorn, welches herunterrinnt, Spannungen tief drinnen abgebaut werden können, bis schließlich sämtliche Anspannung verschwunden ist. Und sollte das erste Mal nicht zutreffen, können Sie ruhig die Sanduhr umdrehen und ein weiteres Mal beobachten, wie die letzten Anspannungen aus Ihrem Körper verschwinden. Jetzt. Und dabei fällt es leicht, nochmals kurz durch den ganzen Körper zu streifen und jeden Punkt, der die Unterlage berührt, nochmals zu betrachten und diesen Zustand genießen, noch für eine kurze Zeit. Wiederum ist es Zeit, hierher zurückzukehren. Und Sie können schon jetzt tiefer einatmen und kräftiger ausatmen. Einatmen und kräftig ausatmen. Und die Hände bewegen. Und vielleicht schon jetzt die Füße und Beine. Und lassen Sie sich Zeit, bis Sie wieder hellwach, voller Energie, ausgeruht die Augen öffnen können.